when you categorize. Be yourself, be yourself, be yourself. When you cannibalize, or when you categorize. You're a product of your time, you're not a product of your mind. You're a product of another line, another production line. You're a product of your time, you're not a product of your mind. Product of another line, another production line. Eat yourself, eat yourself, eat yourself. When you cannibalize, or when you categorize. You wanna be yourself, be yourself, be yourself. When you cannibalize, or when you categorize. Sunday Service zu empfangen in Hamburg beim freien Sender Kombinat und auch zu hören bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Eben gerade hörten wir Maino Le Taf mit dem Track Cannibalize vom Album Changing Days, auch schon seit einigen Tagen auf dem Markt. Hier geht's nun weiter mit den Konzerttipps. Was läuft so die kommende Woche an Live-Konzerten in Hamburg auf den Bühnen? Los geht's mit Mittwoch, den 26. Juni. Da sind The Burning Hell zu Gast im Nachtasyl. Die haben, glaube ich, so einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Zumindest würden sie dahin gehören, weil sie irgendwie, ich glaube, an einem Tag in so und so vielen verschiedenen Orten gespielt haben. Ich weiß nicht, haben so eine extrem lange Tour gemacht durch Kanada und Europa und haben da irgendwie 5 Gigs in 3 Städten in einem Tag gemacht oder was auch immer in die Richtung. Auf jeden Fall könnt ihr sie jetzt live sehen im Nachtasyl, The Burning Hell, hier zu hören mit ihrem Track Everybody Needs a Body. Or something like that. And I looked up at the sky, and it was dark and covered in clouds. And I thought about how I should get some kind of job.

like I did yesterday. I'm tired, you know. Playing every song I like just to get a glimpse of you. So pale and dark. Make a sound, someone shout. Tell me where I can find my coat. So Searching Bars, Heidi Marie Westreim hörten wir. Die Norwegerin tritt auf am Mittwoch, den 8. und den 26. Juni in der Hasenschaukel. Dort könnt ihr am Donnerstag dann gleich wieder hingehen. Und zwar steht dann dort Titus Waldenfels aus München und Flo Fernandes, der hat natürlich ein Heimspiel. Und hören wir hier mit der Butterfly Tongues. Same time I Butterfly Tongues. Das war Flo Fernandez, der spielt live mit Titus Waldenfels zusammen am Donnerstag, den 27. Juni in der Hasenschaukel. Dann kommen wir zu Freitag, den 28.06. Da sollten eigentlich Big Deal im Molotow spielen, zumindest habe ich das mir aufgeschrieben, auch im Netz ist es hier und da zu finden, aber auf der Homepage des Molotows ist von dieser Konzert keine Rede. Also ich schätze mal, dass das Konzert dann nicht stattfindet. Stattdessen könnt ihr gehen in den Mojo Club, dort spielen The Heavy, die englischen Soul Rockers sind unterwegs. Ich habe das Konzert, glaube ich, schon mal vor einem Monat angekündigt, aber wahrscheinlich mich dort im Monat vertan. Jetzt spielen sie wirklich im Mojo Club. Also für Falsch-Ankündigungen hier habe ich nicht immer wirklich alles richtig auf dem Zettel. Da kann mal was vorkommen, dass ich mich im Monat vertue, dass was abgesagt wird und dass ich es mitbekomme oder wie auch immer. Dafür auf jeden Fall immer ein großes Entschuldigung an dieser Stelle. Jetzt aber wirklich The Heavy Live am Freitag im Mojo Club. Hier kommen sie mit Blood, Dirt, Love, Stop the Heavy. I'm Blood, Dirt, Love Stop, das waren The Heavy, das Ganze von ihrem neuesten Album The Glorious Dead, Ende letzten Jahres erschien. Die Band live in Hamburg am Freitag, den 28. Juni im Mojo Club. Am gleichen Tag im Westwerk sind die Urban Homes auf der Bühne. Die Band kommt aus Köln. Die Mitglieder haben vorher mitgespielt bei Bands wie Patterns oder auch Air People. Und die Urban Homes haben gerade mit Centers eine Platte rausgebracht mit 5 teilweise sehr langen Stücken. Das Ganze irgendwie in einer Mischung zwischen, ich weiß nicht, Post-Hardcore und Elektronik-Disco-Beats. Hier kommen sie mit Ivory Tower Guard, die Urban Homes. Thank you. Das waren Urban Homes und ihr Track Ivory Tower Guard. Die Band aus Köln spielt am Freitag, den 28. Juni im Westwerk zusammen mit Young Hair. Was die machen, wo die herkommen, da muss ich dann irgendwie auch passen. Dann kommen wir zu Samstag, den 29. Juni. Ein schönes Doppelkonzert in der Hasenschaukel. Frankie Cosmos und Porches spielen. Die kommen beide aus New York. Und dann DC Schneider aus München. Ich habe von jedem beiden zwei Tracks, die von einer Split 7-Inch kommen, die sie jetzt gerade zur Tour veröffentlichen. Erstmal haben wir Frankie Cosmos und ihrem Track I Do Too. Na, irgendwo hakt es hier gerade. Ah, ich fasse es nicht. Die Technik wieder mal. So, das war dann doch zu weit. Jetzt aber hoffentlich der richtige Track von... mein Gott, die Technik hier, das ist, macht keinen Spaß gerade, muss ich euch sagen. Aber ich krieg's irgendwann nochmal hin. Ah. Ich muss dann doch ein bisschen länger drücken, aber jetzt hoffe ich mal. Nee, die Tracks wollen nicht hier gespielt werden. Leider. Ich gucke dann nochmal, ob ich was anderes rauskriege von diesen beiden Interpreten, die auf meinem Player gerade nicht ablaufen wollen. Sehr, sehr ärgerlich. Vor allen Dingen, ich auch dann den nächsten noch nicht vorbereitet habe. Aber trotzdem, wir machen dann weiter mit Alberta Cross, die wir gerade schon mal hörten hier. Die spielen am Montag, den 1. Juli im Molotow. Und von Alberta Cross hier der Track Bonfires. Whenever seem to go, I keep it with mine away from home. Just wanna hold you, just wanna hold you. But I can't see. Yeah, I can't see that my mind is dragging me down the bonfire. Singing now, oh, oh, oh, oh. Das waren Alberta Cross mit ihrem Track Bonfires vom Album Songs of Patience, auch schon einen Tick älter. Ich glaube, die haben dann auch eine neue Platte im Gepäck, wenn sie live auftreten am Montag, den 1. Juli im Molotow. Und dann nochmal einen Tag zurück zu Sonntag, den 30. Juni. Dinosaur Jr. sind in der Stadt, spielen übel gefährlich. Hier kommt sie mit Don't Pretend. Wait. Meskis, Lou Barlow und Merv als Dinosaur Jr. sind sie unterwegs, spielen am Sonntag im Übel und Gefährlich, eben gerade ihr Track, wie hieß er noch gleich, Don't Pretend zu hören. Was haben sie bei dem Song falsch gemacht? Er ist natürlich ein großartiger Hit, nur wahrscheinlich 2 Minuten zu lang. Das hätte dann ein bisschen gekürzt, wahrscheinlich eine bessere Version abgegeben. Egal, die Band seit einiger Zeit wieder on the road, im Originalbesetzung. Jahrelang gab es Zoff zwischen einigen Bandmitgliedern, es gab andere Bands, Projekte etc. etc. Dinosaur Jr. sind, wie gesagt, wieder vereint und spielen am Sonntag Übel und Gefährlich. Von Ihnen hier noch der Track You Didn't Know Dinosaur Jr. Dinosaur Jr. war das mit You Didn't Know, die Band live am Sonntag zu Gast im Übel und Gefährlich. Dann hatte ich, wie gesagt, am Samstag noch den schönen Tipp für euch in Hasenschaukel mit DC Schneider, einem schönen Folk-Duo aus München, und dann noch Frankie Cosmos zusammen mit Porches. Beide kommen aus den USA, aus New York, kommen ein bisschen aus der Anti-Folk-Ecke, haben wirklich ganz, ganz tolle Songs, aber die wollen hier bei mir nicht starten. Ich hätte euch gerne von beiden Bands zwei Tracks vorgespielt, von einer Split 7-Inch, die sie gerade veröffentlicht haben, die ich nur digital habe, und die Tracks wollen einfach nicht bei mir in dem Player hier gespielt werden. Von daher kann ich euch nur den Tipp geben, geht da mal hin zu Frankie Cosmos und Porches und DC Schneider am Samstag, den 29.06. in der Hasenschaukel. Das wird gemütlich und nett. Und sicherlich ganz, ganz spannend. So viel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Bin erstaunt, dass dann doch so viel los ist. Trotz Sommerzeit, trotz Festivalzeit gibt es ja doch einige Ausgehtipps. Weiter geht's mit neuer Musik mit Jack Bourgard. Von ihrem Album Irrational kommt hier ihr Track It's Going Down. Call it love that you weren't listening. waren Starfucker, eine Band aus Portland, Oregon mit ihrem Track Beach Monster. Passt ja richtig zum Sommeranfang und zu den Ferien, Beach Monster. Das Ganze vom Album Miracle Mile. Letzter Track hier in der zweiten Stunde kommt von Lars and the Hands of Light, eine Band aus Dänemark, die gerade eben mit Baby We Could Die Tomorrow ihre aktuelle Platte veröffentlicht haben. Auch schon gut 2 Monate draußen, wie ich gerade sehe, aber trotzdem nochmal davon ein Track, Kiss You in the Doorway von Lars and the Hands of Light. You cast the light.